Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute spanne ich einen ziemlich weiten Bogen in der Sendung. Es wird darum gehen, von einer Arztpraxis, eines Radiologen, hin zu schwarzen Löchern ganz weit weg von unserer Milchstraße zu kommen. Angefangen hat eigentlich alles damit, dass wir über eine Röntgenaufnahme von meinem linken Schienbein gesessen haben, der Radiologe und ich. Und wir unterhielten uns so darüber und der fing an damit, sagen Sie mal, Sie als Astronom, Sie sind doch eigentlich mit Röntgenstrahlung, haben Sie doch eigentlich überhaupt nichts zu tun, oder? Und dann habe ich ihm erklärt, natürlich sind wir Astronomen inzwischen sehr mit Röntgenstrahlung beschäftigt, denn das Universum emittiert Röntgenstrahlung, in der Tat. Nun wusste er natürlich ganz genau, wie seine Röntgenröhre funktioniert. In seiner Röntgenröhre liegen 20.000 Volt an, da werden Elektronen beschleunigt, die hämmern auf eine Metallplatte und dabei wird Röntgenstrahlung frei. Das wissen wir heute ganz genau, wie das geht. Das haben Sie möglicherweise ja auch schon ein paar Mal erlebt, wenn Sie geröntgt worden sind. Sie werden eingedeckt in Blei, weil dabei ja radioaktive Strahlung entsteht und alles Mögliche. Und dann liegt man auf so einer Platte drauf und dann wird man von Strahlen bombardiert, die so tief gehen, dass sie Dinge sichtbar machen können, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Und ich meine, das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb man so häufig bei Radiologen so lange warten muss, dass die sich dann mit einem sogenannten Experten über irgendwas unterhalten, wie zum Beispiel Röntgenstrahlung. Denn ich habe ihm dann erklärt, wie im Universum Röntgenstrahlung entsteht. Und hinterher meint er dann, das müssen Sie mal erzählen. Das wissen nämlich viele Leute nicht. Deswegen soll heute Thema der Sendung sein, wie entsteht Röntgenstrahlung im All? Woher kommt die Röntgenstrahlung? Röntgenstrahlung gehört zu den energiereichsten Strahlungsformen im All. Und Gott sei Dank erreicht sie uns ja nicht direkt. Also mit anderen Worten, wir stehen ja nur unter dem Beschuss von ein bisschen UV-Strahlung. Das wissen Sie immer, wenn Sie einen Sonnenbrand gekriegt haben hier, dass da zu uns keine harte Strahlung kommt. Es kommt keine energiereiche Strahlung zu. Ich sehe jetzt schon die verständnislosen Gesichter hier im Institut, hätte ich fast gesagt. Es ist mir schon fast so heimisch wie im Institut hier im Studio. Es geht um Strahlung, also um elektromagnetische Strahlung. Da gibt es ein Riesenspektrum. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das fängt an bei der Radiostrahlung. Das sind die Wellen, die Sie zum Beispiel mit Ihrem normalen Radioempfänger bekommen. Also Meterwellen, Zentimeterwellen, das sind also sehr lange Wellen. Und geht auf der anderen Seite bis zur Gammastrahlung. Das sind ganz hochenergetische Teilchen. Und das elektromagnetische Spektrum spannt nun diesen riesigen, überspannt nun diesen riesigen Bereich. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite Strahlung, die Sie alle kennen und die Ihnen auch nichts ausmacht, denn Sie können sich ja auch im Radio ans Ohr halten. Auf der anderen Seite aber Gammastrahlung, die so zerstörerisch ist, dass sie Ihnen das Gewebe zerstören würde. Sie würden verbraten werden. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, Atombombenexplosion, da wird ein Gammablitz produziert. Die Röntgenstrahlung ist nun ein bisschen weniger energiereich als die Gammastrahlung. Vom Radio, von der Radiostrahlung, von den ganz geringen Energien kommt die Infrarotstrahlung. Sie zum Beispiel haben typischerweise eine Temperatur von 300 Grad Kelvin. Das heißt, die strahlen schön im Infrarotbereich ab. Das sind sogenannte Millimeterwellenlängen. Und dann kommt schon der optische Bereich. Das ist das, was wir mit unseren Augen erwischen. Und der optische, wir sind im Übrigen für den optischen Bereich nur deswegen so empfindlich, weil die Sonne ihr Maximum, ihr Strahlungsmaximum im optischen hat, also im sichtbaren Licht. Jenseits des sichtbaren Lichts kommt dann die UV-Strahlung, die Ultraviolettstrahlung, und das ist die, die uns eben die Probleme verschafft. Und das ist aber auch die einzige Strahlung, die von den energiereichen Strahlen zu uns durchkommt. Im Übrigen, wir sind gerade dabei, mit Hilfe eines großen Experiments mal herauszufinden, wie sich Leben entwickelt, wenn viel UV-Strahlung durchkommt, indem wir nämlich die Ozonschicht zerstören. Aber zurück zur Röntgenstrahlung. Die Röntgenstrahlung bewegt sich in einem Bereich, der in der, wie ich schon sagte, im Experiment, also im Labor, erzeugen dadurch, dass wir Elektronen beschleunigen. Elektronen hämmern auf eine Metallplatte und dabei werden Röntgenstrahlen frei. In der deutschen Astronomie ist die Röntgenastronomie was ganz Besonderes und was besonders Wichtiges, weil nämlich die Röntgenstrahlung nicht bis zur Erde durchkommt. Man muss, um Röntgenstrahlung im Universum entdecken zu können, muss man einen Satelliten ins All bringen. Man muss also ein Teleskop ins All bringen, um damit die Strahlung, die von himmlischen Objekten abgegeben wird, im Röntgenbereich detektieren zu können. Und nächste Woche, hoffentlich nächste Woche, wird dieser Satellit, den ich Ihnen jetzt zeige, XMM, X-Ray Multiple Mirror System, also mehrere große Spiegel, dieser Satellit wird ins All geschossen werden und damit wird versucht werden, Röntgenstrahlung zu finden. Und zwar auf eine Art zu finden, die ganz ausgezeichnet empfindlich sein wird. Wir haben schon etliche Satelliten gehabt, deutsche, der große deutsche ROSAT-Satellit zum Beispiel, ein ganz berühmter Röntgensatellit, der hat sozusagen zum ersten Mal ein komplettes Bild des Röntgenhimmels abgeliefert. Und seitdem wissen wir, dass es Röntgenstrahlung gibt, und zwar in unglaublicher Menge. Röntgenstrahlung ist nämlich genauso wie beim Doktor eine ungeheure Analyse, ein ungeheures Analyseverfahren. Jetzt haben wir natürlich im Universum keine Röntgenröhren. Es ist jetzt nicht so, dass einer da wäre, der jetzt Spannung anlegt von 20.000 Volt und auf der anderen Seite lichte Metallplatte, auf die man praktisch wie bei einer Röntgenröhre mit Elektronen draufhämmern kann. Aber wir haben im Universum was ganz anderes. Nämlich eine praktisch natürliche Quelle für Röntgenstrahlung dadurch, dass wenn ein Gas sehr heiß ist, dann emittiert es Röntgenstrahlung. Wie heiß? Fangen wir mal an. Also die Sonne emittiert im sichtbaren Licht. Also ihr Maximum ist im sichtbaren Licht, deswegen, wie gesagt, sind wir so empfindlich. Ihre Oberflächentemperatur sind 6000 Grad. Also 6000 Grad gehören zu einem Bereich, den wir sichtbares Licht nennen. Röntgenstrahlung gehört zu einem Temperaturbereich, der muss viel höher sein. Denn Röntgenstrahlung ist ja viel energetischer als optische Strahlung. Denn wir sind ja pausenlos diesem optischen Licht, diesem sichtbaren Licht ausgesetzt. Und die Röntgenstrahlung würde uns ja ganz schön demolieren. Das wissen wir ja, wenn wir beim Radiologen zum Beispiel auf dieser Liege liegen. Nun, Röntgenstrahlung entsteht also bei viel höheren Temperaturen, um es Ihnen zu sagen, 1 Million Grad. Gas muss also mindestens 1 Million Grad heiß sein, um Röntgenstrahlung zu ergeben. Und XMM, dieser große Satellit, der wird demnächst mit ganz hoher Empfindlichkeit nach weiteren Röntgenquellen im All suchen. Was haben wir bis heute gefunden? Bis heute wissen wir Neutronensterne. Haben wir schon mal drüber gesprochen, falls Sie sich erinnern. Das waren diese kleinen 10 Kilometer großen Kugeln, die sich mit dem Affenzahn drehen, bis zu 850 Mal pro Sekunde. Neutronensterne machen Röntgenstrahlung. Nun, wie machen die Röntgenstrahlung? Erstmal, ihre Oberfläche ist heiß. Neutronensterne sind heiß, kann man sich auch gut vorstellen. Neutronensterne sind ja Sternleichen, ist also praktisch übrig geblieben von einem Stern. Und beim Kollaps, wenn also der Kern zusammenfällt, dann wird es natürlich heiß. Und diese Neutronensterne haben eine Temperatur von 1 Million Grad. Und die strahlen also thermische Röntgenstrahlung ab. Die strahlen noch was anderes ab, komme ich nachher noch zu. Was haben wir noch? Nun, wir haben Gas, was mit ganz hoher Geschwindigkeit auf schwarze Löcher zubeschleunigt wird. Ne? Schwarzes Loch hatten wir auch schon mal, vielleicht erinnern Sie sich noch. Das waren ja diese Kugeln. Wie groß die eigentlich sind, wissen wir nicht genau, aber die ziehen alles an, was in ihrer Umgebung ist. Alles Gas an. Wenn Gas sehr schnell wird und sich reibt, ne, ist klar, versuchen Sie mal über 300, 400 Meter auf einer Rutschbahn zu rutschen, da wird der Hintern heiß. Reibung macht ein Gas heiß. Und heiße Gase emittieren Röntgenstrahlung. Ja? Also wir können mit solchen Röntgenteleskopen im Himmel, am Himmel und im Himmel, können wir Neutronensterne finden und schwarze Löcher finden. Was finden wir noch? Wir finden noch was ganz Abstruses. Ich habe Ihnen auch schon mal was erzählt darüber, dass in solchen kalten Molekülwolken Sterne entstehen. Kalte Molekülwolken heißt, die sind so minus 250 Grad, also wirklich kalt. Und in diesen Molekülwolken entstehen junge Sterne, ganz frische. Und was machen junge Sterne? Sie machen Röntgenstrahlung. Unglaublich. Scheinbar ist es so, dass wenn Sterne entstehen und sie dann sozusagen, wenn die ihren Fusionsreaktor aufgebaut haben, dann machen die genau das gleiche wie die Sonne. Habe ich Ihnen auch schon mal erzählt. Dass nämlich die Sonne ja so eine aktive Oberfläche hat, wo Plasma rausspritzt und Magnetfelder dabei sind. Mir spritzt gerade auch was raus. Das ist also eine unheimlich aktive Oberfläche. Und dadurch kommt es zur Aufheizung. Und diese Aufheizung ist jetzt nicht so, dass es ganz ruhig kocht. Nee. Da gibt's Ausbrüche. Genau wie wir das von der Sonne kennen. Riesengroße Ausbrüche allerdings. Sodass man also, das war eines der überraschendsten Ergebnisse bis heute überhaupt, dass man in diesen eiskalten Wolken, also minus 250 Grad, das ist ja nun wirklich kalt, Röntgenstrahlung findet. Das ist aber noch nicht alles. Es geht weiter. Galaxien, also Milchstraßen wie unsere, haben ein Halo, eine Umgebung aus Röntgenstrahlung. Heißem Gas, 1 Million Grad Minimum. Wie kommt das dahin, wird man sich fragen. Nun, ich will es Ihnen sagen, in Galaxien entstehen viele Supernovae, also Sternexplosionen. Und diese Sternexplosionen, die tun genau das, was also Reibung mit Gas tut, es heizt. Wenn also so eine Stoßwelle von so einer Supernova in seine Umgebung hinausrast, dann wird das Gas heiß. Deswegen haben wir so viele Supernova-Überreste schon gesehen im Röntgenbereich. Und zwar nicht nur bis zu 1 Million Grad, sondern manchmal bis zu 10 Millionen Grad heiß. Und dieses Gas hat natürlich einen Überdruck. Und das schießt aus den galaktischen Scheiben raus und erzeugt eine Atmosphäre um die Milchstraße herum, die aus heißem Gas besteht. Und es geht noch weiter. Galaxienhaufen, da haben wir noch nie drüber geredet, muss ich bei Gelegenheit mal machen. Galaxienhaufen sind große Aggregate von Galaxien. Da reden wir also nicht nur über 100.000 Lichtjahre, die Milchstraße, wissen Sie ja, hat 100.000 Lichtjahre. Also von einer Seite bis zur anderen braucht Licht 100.000 Jahre. Bei Galaxienhaufen reden wir von Millionen und Abermillionen von Lichtjahren. Bei Galaxienhaufen. Galaxienhaufen, das sind einfach unglaublich viele, manchmal sind es auch sehr große Galaxien zusammen. Und sehr viele Galaxienhaufen sind umgeben von einem riesigen Halo. Jetzt aber nicht wie bei den Galaxien, ne, diese kleinen, sondern sie haben einen riesigen Halo bei Galaxienhaufen von Röntgengas. Ja, wo kommt denn der her? Das ist ja so weit weg, da können ja die einzelnen Supernova-Explosionen, die können das ja wohl nicht geschafft haben. Nicht? Wo kommt denn dieses Gas her? Auch nur dank dieser Röntgenteleskope entdeckt worden. Erstmal hat man festgestellt, dass die Masse in diesem heißen Gas, die Gesamtmasse, die ist viel größer als das, was in den Sternen steckt, in den Milchstraßen selber. Das muss also eine... Wo kommt das Gas her? Nun, es ist übrig geblieben. Von was übrig geblieben? Nun, es ist übrig geblieben von der Bildung des Galaxienhaufens. So ein Galaxienhaufen bildet sich im Prinzip genauso wie ein Stern und eine Milchstraße, nämlich durch Kollaps. Das heißt, es muss was zusammenfallen. Und wenn Galaxienhaufen entstehen, dann haben sie praktisch viele Galaxien, die irgendwie durcheinander fliegen, wie ein großer Bienenschwarm. Und dieses Fliegen der Galaxien führt dazu, dass sich Gas wieder reibt. Wir sind also wieder bei Ihrem oder meinem Hintern. Das Gas wird heiß. Und es wird verdammt heiß. Es wird 100 Millionen Grad heiß unter Umständen. Also richtig heiß. Und diese großen Entdeckungen der Röntgenastronomie, die führen uns praktisch dazu, dass das Universum, wie soll man sagen, von einer geradezu brutalen Dynamik erfüllt ist. Überall da, wo sie schnelle Bewegungen haben, also ich habe Ihnen ja was erzählt über die Explosion von Sternen, über den Kollaps von Galaxienhaufen, über den Kollaps von Sternen in sehr kalten Wolken. All das hat uns die Röntgenastronomie gezeigt, hat was damit zu tun, wie sich Gas auf diese schnellen Bewegungen, wie das Gas überhaupt auf diese schnellen Bewegungen reagieren kann. Und im Übrigen, es gibt im Universum auch Röntgenröhren. Es gibt also nicht nur die Röntgenstrahlung, die durch die thermische, also durch die Temperatur zustande kommt, sondern auch durch schnelle Elektronen. Genau wie in der Röntgenröhre dieses Radiologen. Auch solche Prozesse gibt es, da werden Elektronen beschleunigt, namentlich um Neutronensterne herum. Und die hämmern dann allerdings nicht auf Metall, sondern wieder auf Gas und erzeugen also auf die Art und Weise sehr, sehr intensive Röntgenstrahlung. Wenn Sie das nächste Mal auf dieser eiskalten Liege liegen, nicht? Hier Blei drumherum, damit nichts passiert, und Sie hören die Stimme von der guten Fee, einatmen, nicht mehr atmen, ausatmen, hoffentlich sagt sie das auch, dass sie nicht nach 15 Minuten erst wieder ausatmen, dann denken Sie mal dran. Vielleicht verkürzt Ihnen das die Wartezeit im Wartezimmer oder die Wartezeit auf der Röntgenliege.